Die Welt macht mit uns, was sie will, doch wir halten nicht mehr still. Wir haben nur ein Leben, auch wenn jeder uns für Spinner hält, man uns jeden Tag erzählt, wir sollten besser lernen, normal zu werden. Doch wir sind in unseren Traum verliebt, und nur diese Liebe nehmen wir mit zu den Stränden, die nie enden, zu dem Sommer, der nie geht, wo um Mitternacht die Sonne immer noch am Himmel steht. An den Stränden, die nie enden, fängt was Neues für uns an. Wir werden dieser Welt beweisen, dass man Träume auch heute noch leben kann. Die Zeit rast wie ein Düsenjet, ein Tag ist so schnell weg und mit ihm ein Stück vom Leben. Auch wenn das den meisten so gefällt und ein Tag für die nicht zählt, für uns zählen schon zwei Stunden, sogar Sekunden, denn wir sind in unseren Traum verliebt. Und nur diese Liebe nehmen wir mit zu den Stränden, die nie enden, zu dem Sommer, der nie geht, wo um Mitternacht die Sonne immer noch am Himmel steht. An den Stränden, die nie enden, fängt was Neues für wir werden dieser Welt beweisen, dass man Träume auch heute noch leben kann. Wir bleiben in unseren Traum verliebt, und nur diese Liebe nehmen wir mit zu den Stränden, die nie enden, zu dem Sommer, der nie geht, wo um Mitternacht die Sonne immer noch am Himmel steht. An den Stränden, die nie enden, fängt was Neues für uns an. Wir werden dieser Welt beweisen, dass man Träume auch heute noch leben.